Nachts in meinen Träumen komm ich anders her. Nachts bin ich ein Komet. Steigen und wir hören sie nicht mehr.